Dialoge Seite 146. Was liegt daran, wenn in der Hauptstadt ein bestimmter Kreis die Kunstgriffe meines Journalismus kennt? Ist es doch die Provinz, wo sich sein Einfluss zum größten Teil geltend macht. Ich werde stets diejenige Temperatur in der öffentlichen Meinung erzeugen, die ich für nötig halte, und jeder meiner Schläge wird sicher treffen. Provinzpresse wird mir gänzlich gehören, denn von dort gibt es keinen Widerspruch, keine Erörterung. Zum Zentrum meiner Verwaltung, wo ich meinen Sitz haben werde, wird man regelmäßig den Gouverneuren der Provinzen die Weisung erteilen, die Zeitungen in dem oder jenem Sinne schreiben zu lassen, so genau, dass zur gleichen Stunde über das ganze Land hin der gewünschte Einfluss oder Druck erzeugt wird, oft sogar früher schon, bevor die Hauptstadt davon eine Ahnung hat. Du siehst daraus, dass die Meinung der Hauptstadt nicht geeignet ist, mich besonders zu beschäftigen. Ihre Meinung wird bei einer von draußen einbrechenden Bewegung, in die die Hauptstadt nötigenfalls ahnungslos verwickelt wird, zu spät kommen.